Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit Riyad Salihin. Arabisch. Deutsch. باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتجما. إذا جواز الاستلقاء على القفا وضع إحدى الرجلين على الأخرى طبعا عدم انكشاف العورة شرط. جواز القعود متربعة ومحتذية. الاستلقاء على القفا يعني الاستلقاء على الظهر، أن يضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. ليش؟ لأنه قبل كان يلبسون كانوا يلبسون إزارا، وإذا وضع الرجلين فوق بعض قد تظهر العورة. وجواز القعود متربعا، المتربع واضح، والمحتذي هو الذي يضع رجليه أمامه ويضع يديه يمسك رجليه بها. بارك الله فيكم. عن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ووضع رجله على الأخرى. هذا الدليل، الحديث متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، حثنا التربع في المسجد حتى طلوع الشمس بعد صلاة الصبح. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وتربع، الحديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيدي الاحتباء وهو القرفص للقرفص. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني من الخوف. وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إليتي يدي فقال أو يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن النهي عن جلسة المغضوب عليهم. كيف هي جلسة المغضوب عليهم؟ أن يضع يده اليسرى هكذا واتكئ عليها. طبعا هذه أمور بارك الله فيكم واضحة، هي آداب للمسلم لعله يحافظ عليها حتى ما يقع في الحرج. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Erlaubnis auf dem Rücken zu liegen. Erlaubnis auf dem Rücken zu liegen und die Beine übereinander zu schlagen, sofern man nicht befürchtet, sofern man nicht befürchtet, dabei seine Blöße zu zeigen, und Erlaubnis, sich im Schneidersitz oder in Hockstellung zu sitzen. Abdullah ibn Yazid radhiyallahu anhu berichtet, dass er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam flach auf seinem Rücken in der Moschee liegen sah, einen Fuß über den anderen. Das heißt, barakallahu fikum, das erste für uns ist, man darf auf dem Rücken, man darf sich liegen, legen. Und auch in der Moschee, kein Problem. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Abdullah ibn Yazid sagte, ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat sich hingelegt auf seinen Rücken sallallahu alaihi wasallam und er hat seine Füße übereinander gemacht. Warum tut man die Füße übereinander? Damit die Aura nicht gezeigt wird. Und da muss man aufpassen, nicht dass man die Aura zeigt. Und die Aura eines Mannes ist von seinen Knien bis sein Bauchnabel. Man darf das nicht zeigen. Deshalb ist überhaupt kein Problem, in der Moschee sich hinzulegen. Nicht geschlafen hat, aber sie hat sich hingelegt, sallallahu alaihi wasallam, und er hat den Fuß über den anderen gemacht. Das ist Sunnah für uns Muslime, das gibt Erlaubnis. Jabir ibn Samura, radhiyallahu alaihi, berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte nach Verrichtung des Morgengebetes im Schneidersitz an seinem Platz sitzen zu bleiben, bis die Sonne aufging. Das heißt, barakallahu fikum, Schneidersitz. Schneidersitz ist erlaubt. Wann hat er das gemacht? Schneidersitz so. Ja, genau. Schneidersitz ist so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist geblieben in der Moschee nach Frühgebet. Und er saß im Schneidersitz, bis die Sonne aufging. Bis Sonnenaufgang. Barakallahu fikum, es gibt hier nicht viel zu erklären. Das sind fast Informationen. Da sollte man die annehmen und verstehen. Schneidersitz ist klar, ja, wie man Schneidersitz sitzt. Ibn Umar berichtete, dass er den Gesandten Allah im Hofe der Kaaba hocken sah. Ibn Umar demonstrierte die Hockstellung, wobei er die angewinkelten Beine mit den Armen umfasste und die Hände aufeinander legte. Das bedeutet so, wenn du die Füße zusammen machst so und die Hände davor. Das ist Barakallahu fikum, diese Hockstellung. Aufpassen, diese Hockstellung nennt man Ihtiba und das sollte man am Freitag das nicht machen. Am Freitag sollte man nicht so sitzen. Qayla bint Makhrama berichtete folgendes. Einmal sah ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Hockstellung sitzen. Als ich bemerkte, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam so in dieser Stellung vertieft da saß, begann ich furchtsam zu zittern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß so und er hat nachgedacht, sallallahu alaihi wasallam, salawat Rabbi, salamu alaihi. Al-Sharid ibn Suwaid überlieferte, einmal kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei mir vorbei, als ich gerade da saß, mit meiner linken Hand auf dem Rücken und auf den rechten Handballen gestürzt. Da sagte er, Sitzt du wie die Leute, die den Zorn Allahs verdienen? Das ist bei Abu Dawud und Sahih. Das bedeutet, Barakallahu fikum, man tut seine linke Hand hinter dem Rücken und man stützt auf der da stützt man auf seine Hand. So. Das sollte man nicht machen. Weil der Prophet sagte, das ist die Sitzung von den Leuten, die den Zorn Allahs erweckt haben. Manche Gelehrten sagen, wenn du aber faustmäßig machst, kein Problem. Manche sagen, wenn du auf der rechten so sitzt, kein Problem. Manche sagen, wenn du auf nach hinten sitzt, kein Problem. Andere sagen, doch, auf rechts auch nicht. Und beide nach hinten auch nicht. Die sagen, das sind die Sitzungen, die verboten sind. Sollte man nicht so sitzen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Babu adab al-majlisi wal-jalis. Babu adab al-majlisi wal-jalis. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به قانون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إنسان يتفسح ما يقوم من مكانه ويعطي المكان لغيره أما إذا هو أعطاك المكان فهذا فيه نظر ولكن ابن عمر ما كان يفعل ما كان يفعل لذلك انتبه لهذا يا رعاك الله فلا لا يجوز إقامة رجل مجلسه ثم إجلاس غير هذا الرجل في محله كذلك في الصلاة نفس الشيء حتى قيل أنه في الصبيان نفس الكلام أنه ما يقف بارك الله فيكم وجزاكم الله خير زتن دا فزملونج und فزملونجستايلنيمرز Das heißt, wie, wenn man zusammensitzt, wie sitzt man? Und zwar, Ibn Umar berichtete, dass der Gesandte Allah sagte, niemand von euch darf den anderen auffordern, ihm seinen Platz zu überlassen. Rückt lieber etwas zusammen, damit jeder Platz findet. Und Ibn Umar pflegte sich, wenn jemand für ihn aufstand, um ihm seinen Platz anzubieten, nie an dessen Platz zu sitzen. Das war Al-Bukhari Muslim. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte, wer von seinem Platz aufsteht und nach einiger Zeit zurückkehrt, hat Anspruch auf diesen Platz. Das sind, barakallahu fikum, bestimmte Regeln in unserer Religion. Du kannst nicht jemand sagen, ja, geh weg, ich sitze hier. Oder zum Beispiel, jemand sitzt da, der geht weg, der geht, der holt was, dann sitzt du anstatt die Person. Oder manche Leute, der steht auf, ja, sitzt an meinem Platz. Normalerweise, Ibn Umar hat das nicht gemacht. Warum? Weil jeder das Recht hat auf seinen eigenen Platz, weil er da vorgekommen ist. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Also aufpassen in diesem Zusammenhang. Wa an Jabir ibn Samura, qala, kunna idha atayna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, jalasa ahaduna, hatta yantahi, haythu yantahi. Alam ayati. لو انت انتهيت تجلس ما تفرق بين الناس ما تمشي فوق رؤوسهم نسأل الله سبحانه وتعالى العافية وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري رواه البخاري إذن هذا الحديث هي أولا الغسل يوم الجمعة يغتسل ويتطهر ما استطاع يعني كل ما يكون أفضل أفضل ثم الطيب الدهن هون بمعنى الطيب يعني العطر عدم التفريق بين الاثنين شو عدم التفريق بين الاثنين يعني لما الإنسان يدخل المسجد يشوف اثنين جالسين ما يجلس بينهم ما يدخل بينهم ما يدخل بينهم ثم ماذا يفعل يصلي ما كتب الله وانتبه لهذا يعني صلاة الجمعة قبلها ما في سنة محددة إنما تصلي ما كتب الله لك 10 15 20 كما تحب ما تحدد ثم ينصت الإنصات للخطبة. إذا تكلم الإمام ما هو الأجر؟ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يغفر للإنسان، حديث عند البخاري. فلك ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور المهمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جابر بن سمرة berichtete folgendes: immer wenn wir zum Propheten kamen, صلى الله عليه وسلم, setzte sich der zuletzt kam, dorthin, wo Platz fand. Du kommst in die Moschee am Freitag zum Beispiel, oder du kommst zum Unterricht und die Moschee ist voll. Du gehst nicht durch die Leute bis nach vorne. Du sitzt dort nicht, frage nicht. Du sitzt an dem Platz, wo du kommst. Aber zwischen den Leuten darf man nicht laufen. Darf man normalerweise nicht. Im Unterricht, am Freitag, allgemein. Salman al-Farisi, radhiyallahu alayhi, berichtete, Salman, radhiyallahu alayhi, überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer am Freitag seinen ganzen Körper reinigt, sich einölt und parfümiert und dann zur Moschee geht und das vorgeschriebene Gebet betet, ohne sich zwischen zwei sitzende Personen zu drängeln und die Predigt des Vorbeters still anhört, dem wird vergeben, was er zwischen den beiden Freitagen begangen hat. Das ist sehr wichtig, Barakallahu fikum. Das wird, was machst du am Freitag? Du wäschst dich erstmal, ganz Körperwaschung. Als Mann kommt man in die Moschee, dann nimmt man Parfüm. Dann nimmt man einen guten Geruch. Nicht mit Zwiebel und Knoblauch. Die Frauen nicht. Die dürfen kein Parfüm auf der Straße haben. Dann kommt man rein. Die Leute sitzen. Da darf man nicht zwischen den Leuten trennen. Oder über den Köpfen von den Leuten laufen. Dann betet man, so lange man will. Aber aufpassen. Du darfst das nicht bestimmen. Du sagst 4 Rak'a oder 2 oder 10. Wie du willst. Einmal 6, einmal 2, einmal 10. Wenn du nur 2 betest und sitzt, dann kein Problem. Und dann wartet man auf den Imam. Wenn der Imam anfängt mit Khutba, mit Rede, dann hört man zu und ist man still. Wenn man das macht, dann werden die Sünden zwischen 2 Freitags verziehen. Und das ist wichtig, aber mit diesen Bedingungen. So, man sollte aufpassen, Barakallahu fikum. Es gibt Regeln in unserer Religion und da sollte man sich an diese Regeln halten. Weil wenn du das machst, dann bekommst du Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Lohn ist gewaltig von ihm subhanahu wa ta'ala. Wir werden inshallah hier stoppen, weil ich nicht so viele Hadithe machen will. Wir sind bei Hadith 833, heute ist 12.13. Allahu Akbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.